Die Radio Wissen. Schaum oder Hase? Tag 3 nach den schrecklichen Terrorangriffen in Paris. Und wie reagieren auf die Anschläge von Paris? Merkel setzt beim G20-Gipfel ein Statement gegen ihre Kritiker, die Abschottung fordern. Flüchtlinge seien in erster Linie Opfer von Terrorismus, nicht Täter. Hollande hat den Ausnahmezustand auf 3 Monate verlängert und erste Luftanschläge gegen den IS in Raqqa fliegen lassen. Frankreich und die USA wollen diese Luftanschläge gegen den IS ausweiten. Und alle reden von Krieg. Ob das eine Lösung ist, die uns weiterbringt, ich weiß es nicht. Vielleicht weiß es das Netz. Meine Kollegin Martina Schulte hat dabei daraus ein paar Stimmen zusammengetragen. Was sagt das Netz? Womit fangen wir an? Wir fangen an mit einem Text von Berthold Kohler, der gestern in der FAZ erschienen ist. Der Herausgeber der FAZ schreibt da unter einer Überschrift "Im Weltkrieg" schreibt er Folgendes hier auf: Mit dem Islamischen Staat ist ein Ungeheuer herangewachsen, das seine Tentakel um die ganze freie Welt schlingen will. Der Westen muss nun seinen Willen und seine Fähigkeit demonstrieren, seine Werte zu schützen. Die Deutschen haben nichts gegen ein freundliches Gesicht an der Spitze ihrer Regierung. In solchen Zeiten aber wollen und müssen sie ein anderes sehen, ein hartes. Und dann so Sätze wie: Ohne Opfer wird dieser epochale Kampf nicht zu bestehen sein. Mhm. Jenny Gensmer twittert hier als Reaktion: Im Weltkrieg mit einem Tentakelungeheuer, Opfer unvermeidbar. Das ist Ihre Analyse, Herr Kohler? Hm. Aber es hat nicht lange gedauert, bis die ersten Kriegstrommeln geschlagen haben. Ne? Auf jeden Fall. Also eben nicht nur die Matuseks, Söders oder Seehofers. Mhm. Ob Gewalt aber jetzt eine gute Strategie ist, darüber wird halt in den sozialen Medien und auch in den Medien selber sehr gestritten. Der Blogger Henning Uhle schreibt hier heute Morgen: Die Antwort auf Paris Attacks falle ja im Moment geradezu biblisch aus. Auf ihn wirke das alles wie ein einziges: Wie du mir, so ich dir. Das könne gefährlich für die halbe Welt werden. Mhm. Aus Paris Shooting oder Paris Attacks sei mal eben Raqqa Shooting geworden. Auch Doris Schröder-Köpf twittert hier: Wir sollten nicht die Fehler wiederholen, die Präsident Bush nach 9/11 gemacht hat. Und unser kurdischer Pepperman, Kahit Storm, der in Paris zu Hause ist, der sieht das anders und der meint, die beste Antwort auf Paris Attacks sei Strike them hard everywhere. Er twittert, die Defense Units der Kurden ständen mit Frankreich zusammen. Mhm. Kahit Storm, das ist dieser kurdische Aktivist, über den wir auch hier bei Schaum oder Hase schon mal berichtet haben, der aus dem Chili-Feld über die Schlacht von Kobane getwittert hat. Ne? Genau. Und der sagt eben jetzt, für ihn kann es halt nur eine militärische Lösung geben. Und er twittert also ganz im Kahit-Style: Als ein Kurde aus Paris sei es für ihn so, als hätte man ihm jetzt 2-mal ins Gesicht gespuckt, und das kann er nicht auf sich sitzen lassen. Was sagen andere Stimmen? Ich habe mir auch mal angeschaut, was die Blogger von Raqqa is being slaughtered silently schreiben, denn die Franzosen haben ja, du hast es vorhin in der Anmoderation gesagt, gestern mehrere Angriffe auf Raqqa geflogen. Mhm, das waren diese arabischen Anti-IS-Blogger, die die Gräueltaten aus der selbsternannten Hauptstadt des IS Kalifats rausschmuggeln. Genau. Und die schreiben hier in einem Post von gestern kurz vor Mitternacht unserer Zeit über die Luftangriffe. Und vorausgesetzt jetzt mal, dass die Übersetzung von Facebook Translate aus dem Arabischen stimmt, schreiben sie: Sieht so aus, als seien es französische Flugzeuge, die uns heute bombardieren, weil die werden ja auch von Assad bombardiert und von den Amerikanern. Mhm. In dem zweiten Post berichten sie, Raqqa sei von einer High Number of Air Raids getroffen. Sie sprechen von bis zu 30 Airstrikes. Und in einem dritten Post schreiben sie über einige der getroffenen Ziele. Sie listen da 7 Stück auf. Das erste war das Stadion von Raqqa, das zweite ein politisches Gebäude, das dritte ein Fußgängerüberweg, okay, das vierte getroffene Ziel ein Kamel, das fünfte Ziel die Poliklinik, das sechste ein Museum und das siebte der Eingang zur Stadt im Süden. Bei uns heißt es in einer Meldung bei Spiegel Online dazu, 10 französische Kampfflugzeuge hätten 20 Bomben auf Raqqa geworfen. Und jetzt die Ziele laut Spiegel Online seien ein IS-Trainingslager und ein Camp gewesen, das den Dschihadisten als Kommandozentrale und Waffenlager gedient habe. Mhm. Zitat: Die beiden Ziele der Luftangriffe wurden zerstört, teilte das Ministerium mit. Das können wir natürlich jetzt aus dem Studio hier nicht verifizieren, sondern am Ende nur so stehen lassen. Ne? Martina Schulte, Netzreporterin der Radio Wissen, hat zusammengefasst, wie die Reaktionen auf die Angriffe von Frankreich auf den Islamischen Staat waren im Netz. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?